Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You know, sometimes I don't even want to blame pastors that their churches are religious. Manchmal möchte ich noch nicht mal Pastoren dafür schuldig machen, dass ihre Gemeinden religiös sind. Parfois, je ne peux pas donner la faute aux pasteurs que leur église est sans religieuse. It seems that is what people are hungry of. Weil es das ist, wonach Leute dürsten, eine religiöse Gemeinde. Parce que ça semble comme si les gens ont faim d'une église religieuse. Mm. You know, religious just profit the pastor a lot. Religiöse Gemeinden bringen dem Pastor viel. Parce que le pasteur peut profiter d'une église religieuse. And not the people. Aber nicht den Leuten. Mais pas les gens. Praise the Lord. Hallelujah. And it seems that is what people prefer, so a living church. Aber es sieht so aus, ob das den Leuten lieber ist als eine lebendige Gemeinde. Mais ça semble comme si les gens préfèrent une église religieuse qu'une église vivante. And I'm praying about it. Und ich bete darüber. Und ich bete darüber. Et je prie pour ça sérieusement. If we are to change or not. Ob wir uns ändern sollen oder nicht. Si on doit changer ou pas. And the direction to change to. Und in welche Richtung wir uns ändern sollen. Et puis à quelle direction va changer. Praise the Lord. Hallelujah. Because I'm getting tired of here and there. Weil ich werde müde von diesem hier und dort. Parce que je suis fatigué que nous sommes ici et là-bas. Praise the Lord. Hallelujah. The problem with this ministry is that it is a living church. Das Problem mit dieser Gemeinde ist, dass es eine lebendige Gemeinde ist. Le problème de cette église est que c'est une église vivante. Amen. Amen. A living church, you can see everywhere today, so you can hardly get it. Eine lebendige Gemeinde ist sehr selten. C'est vraiment difficile de trouver une église vivante. Again, the problem we have here is that here is a living church. That's just that problem. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass hier eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde ist. Et le problème que nous avons, c'est que nous sommes une église vivante. A living church means everything is Christ. Eine lebendige Gemeinde bedeutet, dass alles Christus ist. Une église vivante signifie que tout est Jésus-Christ. You don't have your own opinion, I don't have my own opinion. Ich habe nicht everything meine is Christ. Meinung und du hast deine Meinung. Alles ist Christus Jesus. Mm-hmm. Ce n'est pas que toi tu as ton propre opinion, puis moi aussi j'ai ma propre opinion. Non, c'est tout et l'opinion de Jésus-Christ. It means we never travel without informing one another, because you cannot travel without informing Christ Jesus. Wir verreisen nicht ohne einander darüber zu informieren, weil du kannst nicht reisen ohne Christus darüber zu informieren. Ça signifie que tu ne peux pas voyager sans informer tes frères et sœurs en Christ, parce que tu ne peux pas aussi voyager sans informer Jésus-Christ. No one forced anybody to be here. Niemand hat irgendjemanden gezwungen, in dieser Gemeinde zu sein. Personne force quelqu'un d'être ici dans cette église. And we are not going to force anyone to remain. Wir werden auch niemanden zwingen, hier zu bleiben. Et on va pas aussi forcer quelqu'un de rester. The door is so open. Die Tür ist so weit offen. La porte est vraiment ouverte. Jesus never forced anyone to stay. Jesus hat niemanden gezwungen, hier zu bleiben. Parce que Jésus n'a jamais forcé quelqu'un de rester. Everyone has their right to choose. Jeder hat das Recht zu wählen. Tout le monde a le choix de choisir. Life a le or droit death. De choisir. Leben oder Tod. La mort ou la vie. Again, the problem with us here is that it is a living church. Nochmal, das Problem hier ist, dass es eine lebendige Gemeinde ist. Encore, le problème que nous avons est que nous sommes une église vivante. A religious church don't care where, if you travel or not. If you whatever you just do with your life is your business. Eine religiöse Gemeinde interessiert es nicht, ob du verreist, ob du nicht verreist, ob du verschwindest, ob du nicht verschwindest, das juckt niemanden. Une église religieuse s'intéresse pas si tu voyages ou pas, si tu informes les gens ou pas, mais une église vivante est différente. At a living church is like a husband and wife. Eine lebendige Gemeinde, da ist es wie eine Ehemann und eine Ehefrau. Mais dans une église vivante, c'est comme une relation entre mari et femme. You can never travel. I can never travel without informing Papa. Ich könnte niemals verreisen ohne meinen Ehemann. Selbst in der natürlichen Welt würde man Fragen stellen. Même au monde naturel, je peux jamais voyager sans informer mon mari. You know, if you can go anywhere without informing your husband, you know, go to a place without your husband, it's a pity. It's so. I can never do that, and I've never done that. I always inform him. He knows. And I know where he is. What about when something happens? So I know we are all brought up in different ways. But now is Christ. Amen. We should allow Christ to train us. Mm-hmm. And not with your old training. Your old training. How you were trained, how you were brought up. All those things, they are to die and be buried. Amen. Und natürlich kannst du sagen, ich mache das immer so, aber das wird so im Königreich Gottes nicht gemacht. Nachdem wir jetzt zu Christus gekommen sind, müssen wir unsere alten Wege und alten Mentalitäten sterben lassen und begraben sein lassen, weil das nicht Christus ist, sondern der Mensch, das Fleisch. Et peut-être si tu dis que bon, moi j'ai toujours déjà été éduqué comme ça à la maison, chez nous à la famille, c'est normal qu'on voyage sans nous informer l'un et l'autre. Mais dans une église vivante, chez Christ, c'est complètement différent, tu ne peux pas le faire. We have just one problem in this ministry. Wir haben einfach nur ein Problem in dieser Gemeinde. Nous avons seulement un problème dans cette église. And this problem is, here is Christ alone. Dass hier Christus alleine zählt. Et ce problème est qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. It means we are married to Christ. Das heißt, wir sind verheiratet mit Christus. Ça signifie que nous sommes mariés à Jésus-Christ. It means he is our Lord and not only our Savior alone. The Lord, landlord. Herr. He now owns you. Und Retter. You no longer own yourself. You don't pick and choose what you like. It's what he like. Ihm und nicht mehr uns selbst. Es wird wählen nicht mehr, was uns gefällt, sondern es geht um das, was er will. Et ça signifie que Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur, mais il est surtout notre Seigneur. Et ça signifie aussi qu'on ne peut pas choisir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Again, the problem with this ministry is that it's just about the spirit alone. Das Problem dieser Gemeinde ist, dass es hier nur um den Geist geht. Et le problème dans cette église est qu'il s'agit seulement de l'esprit. Because once you come here, you are going to be ready to drop the flesh. Wenn du hier hinkommst, musst du bereit sein, das Fleisch loszulassen. Parce que quand tu viens ici, tu dois être prêt à laisser la chair derrière toi. You are going to be ready, very ready to put on the new man. Du musst bereit sein, den neuen Menschen and no longer the old man. Und nicht mit den alten Menschen. Tu dois être prêt à porter maintenant l'homme nouveau. Amen. You know, Jesus was having just one problem when he came. Jesus hatte nur ein Problem, als er kam aus hier auf die Welt. Et Jésus-Christ avait seulement un problème quand il était ici. Who know that problem? Das war dieses Problem. Just one problem, he was having it. Qui connaissait ce problème? Il y avait seulement un. Maybe you are forgotten. What between man and God? He cannot die. That was his problem. He cannot die. He cannot die. Nothing can kill him. Mm. Amen. That was Jesus' problem when he came. I've said it several times. Das Problem bei Jesus Christus war, dass er nicht sterben konnte, weil er ohne Sünde war. Et le problème de Jésus-Christ ici sur terre était qu'il ne pouvait pas mourir. Il était immortel. Et c'est ça, c'était son problème. Because he had no sin. Amen. Weil er keine Sünde hatte. Parce qu'il n'avait pas un péché, il était immortel. And that's why death could not kill him. Deswegen konnte der Tod ihn nicht bezwingen. Et c'est ça pourquoi la mort ne pouvait pas lui tuer. That's why he was able to take your sin. Deswegen war er in der Lage, you deine took your sins. It was when after taking your sin that he was able to be killed. Deswegen, nachdem er deine Sünde auf sich genommen hat, war er in der Lage, konnte er getötet werden. Et c'est ça pourquoi il a été capable à prendre tes péchés. C'est ça quand il a pris tes péchés. C'est là où il pouvait être tué. Death can only kill sinners. Denn der Tod kann nur Sünder töten. Parce que la mort peut seulement tuer les pécheurs. Amen. Amen. Again, this ministry is not a religious church. Diese Gemeinde ist keine religiöse Gemeinde. Cette église n'est pas une église religieuse. We give people time to mature. Wir geben Leuten to Zeit grow. Zu wachsen. Et nous, on donne les gens le temps de devenir matures. But if you refuse, aber wenn du dich weigerst, mais si tu refuses, you cannot continue with us. Bist du abgehauen, bist du abgeschlagen, dann kannst du nicht weitermachen mit uns. Das sagt sein Wort. Das signifie, tu peux pas continuer avec nous. Because it's too risky for Weil us. Es zu riskant ist für uns. Parce que c'est trop riskant pour nous. Yeah, it's not a nice small sin. Es gibt keine kleine Sünde. Il n'y a pas un petit péché. In the kingdom of heaven. Im Königreich des Himmels. Au Royaume des Cieux. You know, some are seeing what happened as just a little thing. Einige sehen dass den Vorfall, den wir jetzt vor ein paar Tagen haben, als eine kleine Sache, nicht redenswert. Il y a quelqu'un certain entre nous qui pense que cette chose qui s'est passée, c'est une petite chose. Somebody travel without informing the church. Jemand what about if I travel without informing you? I spend weeks there. Jemand ist verreist, ohne die Gemeinde zu benachrichtigen. Aber wie wäre es, wenn ich als Pastorin einfach verreise, ohne euch zu benachrichtigen? Wie würdet ihr das finden, wenn hier niemand steht? Et quelqu'un est voyageur sans informer l'église, mais comment vous allez voir cette situation si moi je voyage sans vous informer puis je reste là pour des semaines? How will the church be? Wie wird es der Gemeinde dabei gehen? Comment ça va être pour l'église? It means you can travel, I cannot travel. Das heißt, du kannst verreisen, aber ich nicht. Without information. Ohne Informationen zu geben. Ça signifie toi tu peux voyager sans donner des informations et puis moi je peux pas les faire. We are responsible for one another. Aber wir sind verantwortlich füreinander. Nous sommes responsables pour l'un et l'autre. In heaven, in a living church. Im Himmel, in einer lebendigen Gemeinde. Aux cieux, dans une église vivante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There is nothing like a small sin. Es gibt nichts wie eine kleine Sünde. Il n'y a pas quelque chose comme un petit péché. God hates sin. Gott hasst Sünde. Dieu déteste le péché. And before him, sin is sin. Und vor ihm ist Sünde Sünde. Et devant lui, péché est péché. And there is nothing like small. Und es gibt kein klein oder groß. Il n'y a pas quelque chose comme un petit péché. You cannot put a little shit inside a soup and still eat it. Du kannst dich ein bisschen misst. Because it's not a big shit. In eine Suppe packen und sagen, es ist in Ordnung, ich esse das noch, weil es halt nicht groß ist. Tu ne peux pas prendre quelque chose de la poubelle et puis le mettre dans ta soupe, dans ta nourriture, parce que c'est impossible de le manger, parce que ça vient de la poubelle. Praise the Lord. Hallelujah. You know, one of us travel without informing us at all. Einer von uns verreist, ohne uns Bescheid zu geben. Et il y a une personne qui est voyagée sans nous informer. And you know, hiding it. Es verbergen. Et puis elle a caché cette chose. And she cannot tell us that she did not hide it. Und sie kann uns nicht erzählen, dass es nicht verborgen worden ist. Da kann man sich nicht rausreden. Et puis elle-même ne va pas dire qu'elle a caché cette décision de nous. She was here with us for two, three days, some a week or 2 weeks ago. Never mentioned it. Und sie war vor ein paar Wochen war sie einige Tage hier bei uns und es kam niemals zur Sprache. Deux ou trois semaines passées, elle a été avec nous ici. Elle a passé plusieurs jours avec nous, mais elle nous a pas informé. All the time, people want to travel. We want to do one thing or the other. We make prayer requests and we pray together. Wenn wir Leute verreisen, gibt es immer ein Gebetsanliegen der Gemeinde. Und wir beten dafür gemeinsam als Familie in Christus. Et avant quelqu'un veut voyager dans cette église, on pouvait voir au passé comment les gens ont donné des demandes de prières parce que nous sommes une famille en Christ. You can only deceive yourself. Aber du kannst nur dir selbst was vormachen. Mais tu peux prétendre seulement. You can never deceive Christ. Du kannst Christus. Du kannst Christus niemals was vormachen. Tu peux seulement prétendre vers toi-même, mais tu peux jamais prétendre vers Jésus-Christ. Selbst den Satan, selbst ihn kannst du nichts vormachen. Et tu peux même pas mentir au diable. He knows you. Er kennt dich. Il te connaît. Remember Jesus, I know, Paul, I know. Who are you? Erinnert euch daran, als Jesus, als der. Don't allow Satan to ask you that als dieser Dämon die Leute like gefragt hat, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, wer bist du? Lass nicht zu, dass der Satan dir so eine Frage, dir diese Frage stellt. Et le fait que le diable te connaît, on peut le voir aussi dans l'acte des apôtres, quand il a demandé, Paul, je connais Jésus-Christ, je connais, mais qui es-tu? Ne permet pas que le diable te demande aussi cette question. Again, there is nothing like a small sin in the kingdom of heaven. Im Königreich des Himmels gibt es keine kleine Sünde. Au royaume du ciel, n'a pas quelque chose comme un petit péché. Every big thing starts from small. Jede kleine Sache jede große Sache fängt klein an. Chaque grande chose commence toujours de quelque chose petit. Praise the Lord. Amen. We don't want any problem in this ministry, please. Wir wollen keine Probleme. We don't want any argument, any misunderstanding. It's a living church, please. Kein Streit, kein Zank, kein wir wollen einfach, weil diese Gemeinde eine lebendige Gemeinde ist. Et on veut pas de problème, on veut pas de disputes dans cette église parce que c'est une église vivante. Are you getting it? Mm-hmm. If you look at Abraham and Lot, they separated so that there be no problem. Mm-hmm. If you are tired of here, it's better you go. Wenn wir uns auch die Situation zwischen Abraham und Lot anschauen, die haben sich auch im Frieden getrennt, damit es keinen Streit gibt. Wenn du diese Gemeinde satt hast, dann kannst du in Frieden gehen. Das ist kein Problem. Et on peut lire l'histoire d'Abraham et Lot. Ils se sont aussi séparés pour avoir la paix entre l'un et l'autre. Et si tu es fatigué d'être ici dans cette église, tu es libre à partir. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to be one. Der Herr will, dass wir eins sind. Jésus-Christ veut qu'on soit un. Does not want division in his church. Er will keine Spaltung in seiner Gemeinde. In his ministry. Mm. Il ne veut pas la division dans sa maison. You cannot be in Zoom and pretend and it's as if you are not there. Du kannst auch genauso. You cannot be in Bible studies and be there and not contribute. It doesn't work that way. Du kannst in der Bibel. If you whatever, if others have heard, you have what you are going to say. You still say something. Let after the Holy Spirit to direct you. The whole message in the, I don't know, 1 hour or 2 hours. You have Bible studies. You can contribute, ask question or bring something out that can help others, and not nobody even know you are there. You are, you know, it starts from there. Und auch bei der Bible Study, ne, wie ich schon immer gesagt habe, die Bible Study ist kein Podcast. Jeder soll sich da beteiligen. Und es kann nicht sein, dass man 2 Stunden auf Stumm gesetzt ist und nichts dazu zu sagen hat, nichts dazu beizutragen hat, keine Frage hat, nicht zur Erbauung mitdienen möchte. Das kann nicht sein. Und das fängt von da an. Das sind schon die Merkmale, die man von Anfang an entwurzeln muss. Et tout ce problème, ça commence toujours à travers... ou à travers les études bibliques, parce qu'on peut voir qu'il y a des gens qui sont aussi sur Zoom, ils sont là, mais ils ne disent rien, ils sont calmes, ils ne peuvent rien dire sur le sujet qu'on parle, et puis c'est pas comme ça qu'on doit agir. Même si tu as rien à dire, ou bien quelqu'un a déjà dit ton point que tu voulais dire, tu peux le répéter pour aider tes frères et sœurs. If you understand so much, everything so much, help others to understand, speak out. Und wenn du alles verstanden hast, dann hilf anderen, es auch zu verstehen. Dann sag etwas dazu, erkläre weiteres, bring deinen Teil dazu bei. Et si tu as vraiment compris la révélation que Dieu t'a donnée, là, tu dois dire aussi quelque chose pour aider tes frères et sœurs. If you don't need others, others need you. Wenn du andere nicht brauchst, dann brauchen dich aber dafür andere. Et si tu n'as pas besoin des autres ont besoin de toi. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that is where this message trust is coming from. The message topic today is trust. Und daher kommt diese Botschaft von Vertrauen. Das Thema, was wir heute besprechen werden, ist Vertrauen. Et c'est ça pourquoi nous avons aujourd'hui comme sujet le sujet faire confiance. Are you getting it? I don't know, some weeks, was it some days ago? Yeah, some days. My daughter phoned me from Bielefeld and told me concerning what the Lord helped her to understand. As she read 2 King because of debt. Vor ein paar Wochen hat meine Tochter aus Bielefeld mich angerufen und mit mir geteilt, was der Herr ihr erklärt hat zum Thema Schulden. Und es ging um einen Vers im Kapitel im Buch von 2. Könige. Et il y a quelques semaines passées où ma fille de Bielefeld m'a appelée pour me dire ce que Dieu l'a révélé sur des dettes. Et c'était, on pouvait le lire dans le livre des deux rois. That, you know, 2 Kings 4, if you go there, you can see how a woman, a prophet's wife, was owing debt. And they wanted to take the 2 children. And, you know, the prophet and Elisha helped her to now pay the price by, telling her to bring vessels for oil and then getting it and go and sell. And my daughter now said, if we can do that everyone's debt can be paid in this ministry if people are having debt, so that there will be no, I'm blessed. And the blessed is almost is not is fake blessing. Und in 2. Königen, geht's darum, dass Elijah einer Witwe hilft, die durch den Tod ihres Mannes schwer verschuldet ist und die Schuldner wollen ihre Kinder dafür haben, aber Elijah hilft dann dieser Frau, dass sie dann durch das Öl, was sie dann halt bekommt, diese Schuld abbezahlen kann und begleichen kann und ihre Kinder nicht dafür geben muss. Und daraufhin hat meine Tochter mir gesagt, dass wie wäre es denn in der Gemeinde, wenn man das auch machen würde, dass man den Leuten helfen würde, ihre Schulden zu begleichen, ne, von jedem Einzelnen, der halt verschuldet ist, damit man einem da hilft, davon wegzukommen, damit es auch hilft, damit die Leute halt nicht immer wieder in dieser in diesem Zustand sind von zu sagen, ich bin blessed finanziell, aber keine Ahnung, was richtig Auge zuckt dabei, während man sagt, ich bin blessed. Ne, weil es halt einfach ein fakes Blessing ist und nicht das Wahrhaftige, was man da ausspricht. Et dans l'histoire, dans Deux Rois, on peut lire comme une veuve avait aussi des dettes différentes pour acheter des nourritures. Et on pouvait voir comment le prophète Élisée a été la veuve de maintenant payer ses dettes. Et c'est ça pourquoi ma fille m'a dit que on m'a demandé pourquoi on ne peut pas aussi aider l'un et l'autre pour qu'on puisse payer les dettes des gens, pour qu'à la fin on ne dise pas bon je suis béni quand on te demande comment tu vas. Parce que très souvent quand les gens disent je suis béni ou bien oui, mon banque est aussi bénie, les gens disent toujours, ils le disent toujours avec la peine et pas vraiment avec la joie de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And I, you know, that word shocked me that people confess fake blessing. Once I say I'm blessed, I'm blessed. Joseph was a prosperous man in spite of the poverty. He was, you know, he was a slave. The Bible never lied. That prosperity was never fake. Amen. Und ich war erschrocken darüber, über diese Information, dass es halt einige von uns gibt, die während das eher ein fakes Bless aussprechen, weil man es einfach an ihrer Art und ihrer Art und Weise, wie sie das sagen, einfach merkt, dass es halt kein wahrhaftiges, nicht im Glauben gesprochenes Segen ist. Weil beispielsweise Josef, als die Bibel gesagt hat, dass er ein wohlhabender Mensch war, dann war das nicht gefaked. Er war wirklich ein wohlhabender Mensch, obwohl er auf diesem Sklavenmarkt nackt stand und verkauft werden sollte, war er dennoch ein wohlhabender Mensch. Et c'est ça pourquoi j'étais vraiment étonnée quand j'ai entendu qu'il y a des enfants ici qui disent bon je suis béni, mais dans leur cœur ils ne croient pas qu'ils sont vraiment bénis, qu'ils disent qu'ils sont bénis mais ils disent avec la peine, parce que quand moi je dis que je suis béni, je le crois avec tout mon cœur, comme on a écrit dans l'histoire de Joseph, il a été un esclave, il était en prison, mais Dieu a dit il est un homme riche, il est un homme béni, et oui il est un homme riche, et c'était pas à cause de sa situation mais c'était à cause qu'il était. You know, when she said it to me, naturally, in the flesh, it was very good. But in the spirit, I could not see a way out. Fleischlich gesehen fand ich diesen Vorschlag sehr gut, aber geistig gesehen konnte ich damit erstmal nichts anfangen. Et quand elle m'a dit cette chose, dans la chair, je pouvais la comprendre, mais dans l'esprit, je ne savais pas quoi faire. And I said several things to her that, you know, then at the end I said I will go to the Holy Spirit so that he will direct me. Because I just said, don't tell anyone. Because she said she wanted to discuss it with me first before she discussed it with the children in the church. I said, leave it now. The Lord will direct me. So. Und nach dem Gespräch habe ich halt gesagt, dass ich auf jeden Fall nochmal zum Heiligen Geist gehen möchte und mit ihm darüber sprechen werde, weil sie gesagt hatte, dass sie eigentlich vorhatte, das mit den Kindern Gottes in der Gemeinde sie zu teilen. Aber ihr ist lieber, erstmal mit mir darüber zu sprechen, bevor sie es dann der Gemeinde teilt. Und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung, das ist gut so. Ich werde dafür ins Gebet gehen und dann schauen wir weiter. Après là, elle m'a dit qu'avant qu'elle partage son idée de payer les dettes des autres, elle voulait le partager avec moi comme pasteur. Mais je lui ai dit qu'elle ne doit pas le partager avec les autres parce que maman voulait d'abord aller au Saint-Esprit pour savoir quoi faire. You know, when I left there, I said I could not even, I don't, in the flesh, yes, but in the spirit, Lord, what do you want me to do concerning it? Is that what you want for your children? Because I do not do things because they are good. I do things because the Lord wants me to do them. Amen. Und genau wie gesagt, im Fleisch war es für mich eine gute Idee, aber im Geist konnte ich das nicht genau einordnen, zuordnen. Deswegen musste ich zu ihm gehen und ihn bitten und fragen, wie sollen wir das machen? Ist es das, was du für deine Kinder willst, was du für uns Kinder willst? Oder ist es was anderes? Weil ich mache Dinge nicht, weil es eine gute Idee ist, sondern ich mache Dinge, wenn es eine Christus-Idee ist, also wenn es von Christus kommt und bewilligt ist. Et dans la chair, c'était une bonne idée, mais dans l'esprit, je voulais vraiment prendre mon temps parce que je ne veux pas prendre une décision parce que quelque chose est bon, mais c'est une bonne œuvre, c'est une bonne œuvre. Non, c'est à cause de Jésus-Christ parce que c'est sa volonté. I have learned to listen to the Lord. And just accept whatever he said to me. Ich habe gelernt, dem Herrn zuzuhören und einfach das zu akzeptieren, was er zu mir sagt. J'ai appris d'obéir à Dieu et d'accepter ce qu'il me dit. And it has saved me a lot. Und es hat mich oft gerettet. Et ça m'a sauvé plusieurs fois. I don't do business because the business fetch money. Ich mache keine Geschäfte, weil die Geschäfte schwarze Zahlen schreiben, gutes Geld einbringen. Et je ne fais pas de business parce que ça m'amène beaucoup d'argent. I do business because the Lord wants me to do it. Ich tue Geschäfte, weil der Herr möchte, dass ich diese Geschäfte Mais tue. Je le fais parce que Dieu veut que je le fasse. And it has saved me a lot. Es hat mich sehr viel gerettet. Et ça m'a oft gerettet. Plusieurs fois. You know, I have family in the natural family in Nigeria. They found that they want there's a business that is moving on. Why don't you join? I have a sister that I always join them. They have duped her several times. But for me, just once they bring it, I just say, if the Lord say yes, I go for it. Not because it's fresh money, but if he say no, there's nothing I can do. And until he speak, I'm not moving. Mm-hmm. And all the time, before I know it, they are already fighting between themselves that money is gone. That the money they invest on it, they are all gone. You can see, because you know, if you learn the ways of the Lord, you will enjoy him. Mm-hmm. Because Satan is always there to steal, kill and destroy. Und ich habe viel fleischige Familie in Nigeria und diese Leute rufen oft an und empfehlen mir irgendwelche Geschäfte, in die ich investieren soll, in die ich mit einsteigen soll, die viel Geld einbringen. Und ich sage immer wieder, nein, wenn das nicht von Christus ist, bin ich da nicht Teil von. Aber es gibt andere Geschwister von mir im Fleisch, die immer wieder mit reinspringen und auch immer wieder sich verbrennen, weil die immer wieder halt nach dem Geld dann hinterher sind und nicht nach dem Willen des Herrn. Und wir müssen halt wirklich darauf aufpassen, weil der Teufel einfach durch diese ganzen Ideen und Ratschläge einfach versucht zu töten, stehlen und zu zerstören. Et au Nigeria, j'ai aussi beaucoup de membres de famille qui aiment de faire du business et puis moi aussi demandé plusieurs fois si je veux aussi participer, mais je les ai dit que moi je prends pas la décision à travers la chair, mais j'aime toujours aller au Saint-Esprit pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu ou pas. Et quand j'ai pris cette décision de laisser le Saint-Esprit me conduire, je pouvais déjà voir comment les autres membres des familles ont participé et puis à la fin ils se sont discutés parce qu'ils ont perdu l'argent. Et c'est ça pourquoi si tu laisses le Saint-Esprit te guider et puis tu laisses que la voix de Dieu soit présente dans ta vie, tu vas être protégé et puis tu vas aussi profiter de la vie. Praise the Lord. Hallelujah. And I waited and I said, Lord, what do you want me to do? He said, just like he told me when Esther was here, when Esther came here. Remember, I hope you still know her. She came here the second time. Amen. Amen. I don't know what she was looking for. There are other churches everywhere. Go there. She came here the second time. I asked the Lord, what am I going to do with her? God, the church belongs to you and not to man. Amen. He said, I will see everything. They will work out later. I just allow his own peace to reign in my heart, that everything will work out. And everything really work out. So also this very one, when my daughter said it to me. Und nachdem ich halt ins Gebet dafür gegangen bin, hat der Herr mir gesagt, dass genauso wie ich die Sache von Esther angegangen bin, indem ich einfach gewartet habe, was passiert, ne, so wie der Herr mir das damals gesagt hat, ich soll... Weil ich habe mich gefragt, was macht diese Person hier in dieser Gemeinde? Was sucht sie? Wer hat sie geschickt? Ich habe mir diese vielen Fragen gestellt. Und er hat mir gesagt, zieh einfach weiterhin mit mir durch, fokussiere dich auf mich. Und du wirst sehen, wie sich alles selbst herauskristallisiert und zeigt und auflöst. Und das habe ich getan bei Esther. Wir haben gesehen, was dabei rausgekommen ist. Und er hat mir auch diesen Rat bei dieser Situation, bei diesem Vorschlag gegeben. Und auch hier ist das jetzt passiert. Et encore après, quand ma fille a partagé son idée avec moi, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Et puis je me suis aussi rappelée à l'histoire avec la fille Esther qui est venue encore ici dans cette église après des années passées. Et j'ai demandé aussi, Dieu, qu'est-ce que je peux faire avec cette fille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette fille? Après, le Saint-Esprit m'a dit que toi, laisse que la paix de Jésus-Christ règne dans ton cœur et puis moi, je vais faire tout. Et puis à la fin, on pouvait voir aussi comment la situation a changé et puis comment Dieu a révélé vraiment la face des gens. And you know, on Sunday, the message was preached. Then on Monday, the Bible studies, after the Bible study, then I asked about, because in your Bible studies, most of the time I'm there. I listen. I know who is speaking and who is not speaking. So if even I'm not there, I'm still listening. So if I'm not at home, once I'm back, I always ask what happened. How was the Bible studies? I ask a lot because I know Satan. He's a thief. If you know Christ, you will know Satan. Und auch oft in den Bible Studies höre ich oft zu, auch wenn ich nicht gerade mit da sitze, ist mein Ohr dennoch da. Und weil ich kenne den Satan und er ist ein Dieb und er sucht nach Gelegenheiten zuzuschlagen. Et, très souvent, quand vous avez les études bibliques, moi je suis présent, même si je ne sais pas de quoi vous avez parlé, je fais toujours tout pour m'informer parce que je sais que le diable il est vraiment très rusé, et puis c'est ça pourquoi je fais tout pour m'informer. Praise the Lord. Hallelujah. And when I asked, I said, for some time now I've not been hearing any voice from Billyfield. Why? Because I said, maybe, is it because of the English that you are not speaking? He said, no. I know that my daughter Doris speaks English, Oluwatobi speaks English, Aqua speak English, but Ajua, she speak English, but I don't know her per se, just a little. So I said, is it because of the English? Because to preach in English and to speak English are two different things. Und genau, und ich habe halt gemerkt, dass aus Bielefeld ich lange nichts mehr gehört habe in der Bible Study, keine Stimme, also sehr selten gehört habe. Und ich mich gefragt habe, woran liegt das? Liegt es vielleicht daran, dass die Bible Study jetzt hauptsächlich auf Englisch gehalten wird, weil uns vielleicht ein paar Leuten unangenehm Englisch zu sprechen oder das nicht so gut oder einfach können, weil es ist nochmal anders, als wenn man Deutsch, wenn man Englisch redet, einfach im Alltag oder wirklich auf Englisch predigt. Das sind nochmal zwei verschiedene Schuhe und ich dachte, vielleicht liegt es daran. Et c'est ça pourquoi quelques jours passés, j'ai demandé mes enfants nos frères et sœurs de Bielefeld sont parce que j'ai remarqué que je n'attends pas leur voix dans les études bibliques. Et puis je me suis demandé, bon, c'est peut-être ils ne sont plus là parce qu'ils ne parlent pas parce qu'ils commencent à prêcher en anglais. Mais j'ai remarqué que presque tout le monde parle parfaitement anglais. And the children said, yes, somebody was in this place, a place of work, she couldn't speak. The other one, then later I knew that somebody traveled. Then they now said, they don't know why she's done. But later, after some time, somebody came and said, Ajua traveled to Egypt. I was shocked. Und genau, und da haben dann halt die anderen erklärt, nee, es geht nicht um die Sprache, sondern die meisten halt arbeiten und einer ist auch verreist. Und da habe ich halt mitbekommen, dass dann halt Adria nach Ägypten gereist ist. Et après là, on m'a expliqué qu'il y a des frères qui travaillent, d'autres sœurs qui sont occupées aussi au travail. Ma prof m'a expliqué que Adria, elle est voyagée en Égypte. Praise the Lord. Elle a voyagé en Égypte et puis j'étais étonnée. Amen. And you know, Und ich war erschrocken, sorry. Before they said concerning Egypt, they said she traveled. I did not. I said, okay, within Deutschland here, or maybe to Frankfurt, or, but they now said, no, Egypt. I said, Egypt. Then I said, we have been saying with who? Then I said, with who? Then, is it with the baby? Because she was here 2 weeks ago or so. She talked about her best friend, which is one of her best friend that wants to make a baby shower. And I spoke against it, that you cannot be equally yoked with unbelievers. It's not possible. Darkness and light can never work together. If you preach the true Christ to them, they will not invite you to Egypt. They will never allow you to follow them. If you tell them that without Christ, you will go to hell. If you let them know the truth, they will not invite you for baby shower. But you are one with them. How would they not? You know, if you are new here, I give you time. But after, you know, you are to grow. Because if a rotten apple is in between apple, it's going to spoil the whole apple. A living church is too risky for somebody to be there and you call yourself a child of God and not obeying Christ. Und als ich dann erfahren habe, dass sie verreist ist, weil es wurde erstmal gesagt, dass sie verreist ist, habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich nach Frankfurt oder irgendwo anders in Deutschland in der Nähe, hat man mir gesagt, nee, es ist in Ägypten. Dann war ich halt sehr erschrocken darüber, dass sie einfach so weit weggereist ist, ohne hier einfach offiziell das zu sagen und dafür auch darum zu bitten, dass man darüber betet, öffentlich in der Gemeinde. Ich war sehr erschrocken darüber und ich habe dann auch gefragt, mit wem, und hat mir gesagt, höchstwahrscheinlich ist es jetzt nicht mit Leuten aus der Gemeinde, weil alle von uns sind ja sonst hier. Es ist wahrscheinlich auch nicht mit Kindern Gottes, sondern halt mit weltlichen Menschen. Und ich habe vor ein paar Wochen ja schon spezifisch zu ihr gesagt, dass sie da wirklich aufpassen muss und da rauskommen muss aus der Welt, aus diesen Freundschaftskreisen, wo man immer noch Teil von Babyshowers ist, wo man immer noch Teil von Einladungen ist. Weil dann ist es ja klar, dass man immer wieder eingeladen wird. Weil wenn man diesen Menschen wirklich die Wahrheit gibt, wird man nicht mehr eingeladen zu sowas. Weil man halt einfach dann der Spielverderber ist in so einer Situation. Und die Leute wollen so jemanden nicht in ihrer Mitte haben. Na, und deswegen zeigt das ja auch, dass du halt einfach eins mit diesen Leuten bist, weil sonst würden sie dich ja nicht immer wieder dann dazu einladen und mitnehmen zu diesen ganzen Events oder Urlauben. Okay. Et quand j'ai reçu l'information qu'elle a voyagé, j'ai pensé que c'est quelque part ici à côté d'Allemagne, c'est peut-être même en Allemagne. Mais après qu'on m'a dit qu'elle a voyagé en Égypte, j'étais vraiment choquée parce que comment tu peux prendre la décision de voyager vraiment dans un pays vraiment loin d'Allemagne sans informer tes frères et sœurs. Et surtout parce que je l'ai aussi reproché aussi 2 ou 3 semaines avant parce que elle m'a dit qu'elle voulait fêter avec ses amis de ce monde qui ne sont pas encore nés de nouveau, et que je lui ai dit que tu peux pas être un avec les gens de ce monde si tu es en Christ, c'est impossible. Et puis si surtout tu prêches la vérité, on peut pas t'inviter, on peut pas aussi te demander d'organiser des fêtes. Et oui, bien que je l'ai reproché, elle a toujours pris la décision de voyager sans nous informer. Et puis, je me rappelle aussi, et puis, c'est la même chose aussi avec une pomme pourrie. Si une pomme est pourrie, et puis est maintenant en contact avec les autres pommes, là, c'est aussi une question de temps jusqu'à ce que les autres pommes aussi pourries aussi. Ouais. Vont pourrir, ouais. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we have been talking about Nigeria's journey for some time. Wir haben jetzt seit paar einiger Zeit über die Reise nach Nigeria gesprochen, hier in der Gemeinde offiziell. Ça fait un bon temps que nous avons parlé de Nigeria, qu'on veut voyager à Nigeria. It's concerning God's children. Und es geht um Kinder Gottes. Il s'agit des enfants de Dieu. And we are going there because of Christ Jesus. Wir gehen dorthin wegen Christus Jesus. Et on parle là-bas, on voyage là-bas à cause de Jésus Christ. I've not heard anything from Bielefeld. Und ich habe leider noch nichts von Bielefeld gehört diesbezüglich. Et sur le sujet de Nigeria, je n'ai rien attendu de Bielefeld, des gens de Bielefeld. Praise the Lord. Hallelujah. I'm not offended. Und ich bin deswegen nicht gekränkt. Et je ne suis pas offensée. If you know, we are not going there because we are Nigerians. I've always said it that we go to all these different places from one to another. It's gradually. Wir gehen nicht dorthin, weil wir Nigerianer sind, sondern wir haben schon von Anfang an gesagt, dass wir viele Länder abklappern werden um Christus willen. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois qu'on ne voyage pas au Nigeria parce que nous sommes des Nigériens, parce que je sais que si c'est la volonté de Dieu, qu'on va aussi voyager aux autres pays pour prêcher l'Évangile. I will be shocked if somebody from Bielefeld is joining us to Nigeria. Und ich wäre because I've not heard from it at all. Darüber, wenn irgendjemand von Bielefeld and I'm not surprised. Dorthin mitkommen würde, und das wundert mich nicht. Et je serais vraiment surpris si une sœur ou bien un frère de Bielefeld prend la décision de voyager avec nous. Maybe you have not been long with us. Maybe you are not matured enough. If you are matured enough, or you go to the Holy Spirit, maybe you know some people they don't know how to hear from the Holy Spirit. That is one thing, and it's a big problem. But if you don't want know how to hear from the Holy Spirit, you let people know so that you will be taught and you will just understand it. We will even preach it. If not today, maybe on Sunday. I have it here with me. Und vielleicht auch, weil sie noch nicht lang genug in der Gemeinde sind und deswegen noch nicht so kennen oder so in Christus vertrauen und noch nicht, vielleicht auch noch nicht mal wissen, wie man genau vom Heiligen Geist hört. Aber dafür sind wir auch heute wieder hier, damit wir lernen, wie man vom Heiligen Geist, wie jeder Einzelne persönlich vom Heiligen Geist hört, um Entscheidungen treffen zu können. Et je ne serais pas surpris si ou bien disons je serais surpris si une personne de Bielefeld prend la décision de voyager avec nous, et puis je l'ai dit parce que peut-être le problème est qu'ils ne sont pas matures de prendre la décision de voyager avec nous, ou bien ils ne savent pas comment entendre la voix du Saint-Esprit, parce que très souvent c'est un problème que beaucoup les enfants de Dieu ont, et c'est ça pourquoi si pas aujourd'hui le dimanche on va aussi parler sur le sujet comment entendre la voix du Saint-Esprit. And I thought of it, you cannot follow God's children to Nigeria, but you can follow them to Egypt. Follow on the unsaved to Egypt. Und ich habe halt mir gedacht, dass man kann Kinder Gottes nicht nach Nigeria gehen, aber man kann Ungläubigen nach Ägypten nachfolgen. Et j'ai pensé du fait que tu ne peux pas suivre les enfants de Dieu au Nigeria, mais tu peux suivre les incroyants en Égypte. We are not looking for people to follow us there. Wir suchen nicht nach Leuten, never. Die mitkommen. Wir suchen nicht nach Flugbegleitern, niemals. Et nous, on ne cherche jamais les gens qui peuvent nous accompagner au Nigeria. All we are praying, our prayer is that those the Lord want to be there should be there with us. And those he does not want should never come with us. Dass die dabei sein sollen, is still our prayer. Dabei sind. Und die nicht dabei sein sollen, nicht dabei sind. Das war unser Gebet und es wird immer unser Gebet diesbezüglich bleiben. Et notre prière est que seulement les gens soient là, que Dieu veut qu'ils soient aussi là, et puis les gens qui ne doivent pas être là, qui ne nous accompagnent pas aussi, et puis c'est toujours notre prière jusqu'à aujourd'hui. And when I heard about that, she traveled to Egypt on that day. Then the Lord reminded me of, can I see you? Why? When one of his children brought this suggestion or brought what she heard that consigning debt, paying of debt, the reason why I could not see it in the spirit, because of trust. Und als ich dann erkannt habe, ne, als ich dann erfahren habe, dass sie halt in Ägypten ist und dass sie nicht hier ist, habe ich dann halt hat der Heilige Geist mir dann offenbart, weshalb ich dieses unwohle Gefühl im Geist hatte, diese Schuldenbegleichungsgeschichte hier in dieser Gemeinde stattfinden zu lassen, weil diese Sache ohne Vertrauen in Christus nicht funktionieren kann. Et après, quand j'ai J'ai écouté que ma fille est en Égypte. J'ai compris. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit, tu comprends maintenant pourquoi je n'ai pas répondu quand ta fille a donné l'idée de payer les dettes. Le problème est que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. How many people can I even trust here? Wie vielen Leuten kann ich hier in der Gemeinde vertrauen? Combien de gens dans cette église je peux faire confiance? How many people am I sure that by this time next year we will still be together in Christ? Bei wie vielen Leuten bin ich mir sicher, dass I wir zu dieser Zeitpunkt nächstes Jahr immer noch hier sind? Diese Leute immer noch hier sind? Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Et combien de gens je peux faire confiance que si, par exemple, on arrive Wir haben Schulden beglichen, wir haben Leuten geholfen und Sachen getan in Christus, aber bevor man es weiß, drehen sich diese Leute um und verschwinden. Nous avons payé les dettes des gens, on a été là pour les gens, mais maintenant ils ne sont plus ici. Puis quand ils quittent l'église, tu peux même pas, tu ne sais, tu les reconnais même pas parce qu'ils ont tellement changé. We don't walk by experience, but we will not allow Satan to keep on stealing from us. Wir werden nicht nach Erfahrung wandeln, aber wir werden auch nicht zulassen, dass der Satan weiterhin von uns stiehlt. Et on va pas marcher par les gens. Selon l'expérience, mais on va pas aussi permettre le diable qu'il vole de nous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Maturity matters in the kingdom of heaven. Reife ist sehr wichtig im Königreich des Himmels. Et la maturité est très important au royaume des cieux. Trust matters in the kingdom of heaven. Vertrauen zählt im Königreich des Himmels. Et même la confiance est très importante au royaume des cieux. How many people can I trust? Wie vielen Leuten kann Who ich vertrauen? Can I even trust? Wem kann ich vertrauen? Combien de gens je peux faire confiance? Qui je peux faire confiance? If I cannot trust you, me Christ cannot even trust you. Wenn ich dir nicht vertrauen kann, dann kann Christus dir nicht vertrauen. Et si moi je ne peux pas vous faire confiance, ça signifie que Jésus-Christ ne peut pas vous faire aussi confiance. This word trust is very important in the kingdom of heaven. Das Wort Vertrauen ist sehr wichtig im Königreich des Himmels. Et le mot faire confiance est très important au âme de Dieu. What kind of trust? Gottes Art von Vertrauen. La façon la confiance de Dieu. The Lord loves it. Der Herr liebt es. Et puis Dieu aime cette confiance. And he always walks by it. Und er wandelt immer wieder danach. Il marche toujours selon cette confiance. The Lord never jokes with it at all. Der Herr nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Et puis Dieu ne joue pas avec ça du tout. The Bible says, for God so loved the world. Bibel sagt, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Et la Bible nous dit que Dieu a vraiment aimé le monde. Amen. Amen. And not for God so trusted the world. Nicht weil Gott der Welt so vertraut hat. C'était pas que Dieu a fait confiance au monde. He loved the world because he is love. Er liebt die Welt, weil er Liebe ist. Il aime le monde parce que lui-même il est amour. Remember, God is love. Erinnert euch daran, Gott ist Liebe. Rappelez-vous, Dieu est amour. And that is his nature. His nature is love. Das ist seine Natur. Seine Natur ist Liebe. Et sa nature est amour. Love and trust are two different things. Aber Liebe und Vertrauen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. L'amour et la confiance sont deux choses différentes. I can love you and not trust you. Ich kann dich lieben, aber dir nicht vertrauen. Je peux t'aimer mais pas te faire confiance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. God loves you in spite of who you are. Gott not liebt because dich of who you are. Unabhängig von dem, der du bist. Et Dieu il t'aime n'importe qui tu es et pas parce que et pas. Okay. Amen. Amen. In John 3:16, for God so loved the world. Johannes 3:16 lesen wir, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Dans Jean 3:16, on peut lire que Dieu a aimé le monde. It is not because the world loved him. Nicht weil die Welt ihn zuerst geliebt hat, sondern sie hasst ihn. C'était pas parce que le monde a aimé Dieu, mais on peut même voir que le monde a détesté puis déteste jusqu'aujourd'hui Dieu. For God so loved the world, he gave us his own life. Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, hat God's er uns sein life, eigenes man's life. Leben. It's not man that died for us, it's God that died for Denn us. Nicht der Mensch ist für uns gestorben, Gott ist für uns gestorben. Et Dieu, il nous a tellement aimé qu'il est mort pour nous. Ce n'est pas l'homme qui est mort pour first nous. John, c'est Dieu qui est mort pour nous. Praise the Lord. On va lire 1 Jean. 1 Jean 3, 16. 1 Jean 3, 16. Are we there, please? Mm. It says, hereby perceived we the love of God, because he laid down his life for us. 3:16. And we ought to lay down our lives for the brethren. 1 Jean 3, verset 16. Praise the Lord. Amen. He laid down his life. That's a living the life he laid down is not man's life, but God's life. Und er hat sein eigenes Leben niedergelegt, nicht das Leben eines Menschen statt seinem Leben. Et dans verset 16, on peut lire que Dieu a donné sa vie pour nous, pas la vie de l'homme, mais sa propre vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. It is no man that died for us, but God. Ein Mensch, der für uns gestorben ist, sondern Gott. C'est pas l'homme qui est mort pour nous, mais c'est Dieu. Amen. Amen. And the life he gave us is not man's life, but his own life, which is God's life. Das Leben, was er uns gegeben hat, nicht 1. Johannes, Johannes 3, 16. Und das Leben, was er uns gegeben hat, ist das Leben Gottes. Das ist ja, das ist das, was er gegeben hat, was er geopfert hat. Et la vie qu'il nous a donné, c'était la vie de Dieu. C'était la, c'est pas la vie de l'homme. Don't confuse the life he gave you with the old life. They are not the same. Verwechsel the life that people have outside. Verwechsel das. They are two different lives. Leben, was er dir gegeben hat, wofür er gestorben ist, nicht mit dem Leben, was du vorher hattest, weil sonst macht es keinen Sinn. Deshalb ist er dann gestorben für dieses Leben. Et ne confond pas la vie que Dieu t'a donnée. Et ne confond pas la vie que Dieu t'a donnée avec la vie des incroyants. Ce sont deux choses différentes. Man died for man is no salvation. Wenn der Mensch für den Menschen stirbt, ist das nicht Rettung. Parce que si l'homme donne sa vie pour l'homme, c'est pas le salut. God died for us, so that we die no more. Aber Gott ist für uns gestorben und wir niemals wieder sterben müssen. Amen. Mais Dieu est mort pour nous pour que nous ne puissions plus mourir. On n'a plus besoin de mourir. He paid the price of death. No, if even the whole world die, they cannot pay the price of death. Und er hat den Preis des Todes bezahlt. Und wenn die ganze Welt sich gemeinsam das Leben nimmt oder sich opfert, es wird keine Rettung, keine Erlösung bringen. Et puis Dieu lui-même, il a payé le prix pour nous. Et ça signifie même si une autre personne, un homme veut payer pour toi, c'est impossible. C'est pas le salut. C'est seulement Dieu qui peut payer pour toi. He paid for what we have been owing. Aber er hat für das bezahlt, was wir geschuldet haben. Mais il a payé pour nos dettes. Amen. Mm-hmm. What Adam and Eve, what they gave to Satan, Jesus came to pay the price. Das, was Adam und Eva dem Satan übergeben haben, Jesus ist gekommen, um diesen Preis zu bezahlen. Et Jésus-Christ est venu pour nous payer les dettes qu'Adam et Eve ont causé parce qu'ils ont donné la puissance au diable. Praise the Lord. Sorry. Amen. Amen. He did not love the world because the world is good. Because the world is good. Er hat die Welt nicht geliebt, weil the world is good towards him. Oder weil die Welt gut zu ihm war. Et Dieu n'a pas aimé le monde parce que le monde a été bien vers lui. He did not love the world because the world loved him. Er hat die Welt nicht geliebt, weil die Welt ihn geliebt hat. Et Dieu n'a pas aimé le monde parce que le monde lui aimait aussi. But because he is love. Aber weil er Liebe ist. Mais parce que lui-même il est amour. No one can change his nature. Niemand kann seine Natur verändern. Et personne peut changer sa nature. Amen. No one, nothing can change Christ's nature. His nature is love. Niemand kann seine Natur ändern. You might not understand that love, but it's love. Bleibt Liebe. Du verstehst diese Natur vielleicht nicht, aber du kannst sie nicht verändern. Et rien peut changer l'amour de Dieu, même si tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Tu peux pas changer l'amour de Dieu. And that is why no one can change the truth. Deswegen kann auch niemand die Wahrheit ändern. Et c'est ça pourquoi personne peut changer la vérité. No one can change him. Niemand kann ihn ändern. Et personne peut changer Dieu. The world hates him. Die Welt hasst ihn. Le monde déteste Dieu. Let's go to John 15, please. Johannes 15. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 15. Johannes 15. On va lire Jean 15. From verse 18. Jean 15, verset 18. He said, if the world hates you, you know that it hated me before it hates you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They never love him. Sie haben ihn niemals geliebt. Le monde a jamais aimé Dieu. If you were of the world, verse 19. The world will love his own. If you are part of them, they will invite you for things. Wenn du Teil von ihnen bist, wird man dich auch einladen. Et si tu fais part au monde, là on va t'inviter, on va continuer à t'inviter. You know how you know you are still part of them. They invite you for things. Weißt du, wie du siehst, dass du immer noch Teil bist von ihnen, indem sie dich immer noch einladen. Et tu sais comment tu fais toujours part au monde, c'est quand les gens t'invitent toujours aux fêtes, par exemple. Amen. Amen. They feel comfortable when you are with them. Sie fühlen sich wohl in deiner Nähe. Ils sont confortables quand tu es là. Because you are, darkness and light can never stay together. Aber Finsternis und Licht is not possible. Können nicht zusammen existieren. Das ist nicht möglich. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas marcher ensemble. C'est impossible. You know that you are not there still, you are still part of them. They invite you to places. And you are there, you know, that alone should help you to know that you are not different from them. And you are not there because they are going to give you time. Just like my daughter here and my son here went there the other day and spent 30 minutes to preach the gospel to them in the, well, what was that? In the marriage. Are you getting it? That you know you are there. And you say you are preaching. What are you preaching to them? What are you preaching to? You are preaching yourself to them. You are preaching religion to them. If not, they will never invite you to Egypt. Und die Sache ist auch, dass wenn man immer wieder noch eingeladen wird von diesen Leuten, wenn diese Leute sich immer noch in deiner Nähe, in deiner Gegenwart so wohlfühlen, dass man halt mit dir so viel Zeit verbringen möchte, dann zeigt das, dass man immer noch eins ist mit diesen Menschen, weil diese Menschen halt immer noch mit dir eins sein, immer noch gern mit dir eins sein wollen. Und das zeigt auch, weshalb man dann immer noch eingeladen wird zu welchen Reisen, beispielsweise diese Reise nach Ägypten. Weil es ist was ganz anderes, wenn man eingeladen wird und man ganz klar den Menschen sagt, ey, wenn ich da bin, dann werde ich auf jeden Fall predigen, so wie meine Kinder hier das auch gemacht haben und 30 Minuten auf dieser Hochzeit gepredigt haben. Aber dorthin zu gehen und dann halt einfach mit diesen Menschen sich zu vermischen, da zeigt sich auch, dass man da nicht Christus die Wahrheit predigt, sondern eher sich selbst predigt oder einen religiösen Jesus weitergibt, den alle akzeptieren, den alle toll finden. Et tu dois vraiment te demander des questions si tu vois que les gens de ce monde sont toujours confortables quand tu es présent. Parce que normalement, quand tu prêches la vérité, les gens vont même t'éviter parce qu'ils savent que dès que tu ouvres ta bouche, tu vas toujours prêcher la vérité. Et c'est ça pourquoi tu dois te demander pourquoi est-ce que les gens de ce monde sont d'accord de voyager avec toi en Égypte. C'est parce que tu prêches soit toi-même ou bien tu prêches la religion. If you preach the truth to them, they will not invite you. Wenn du die Wahrheit zu ihnen predigst, wird man dich nicht einladen. Et si tu prêches la vérité, là on va pas t'inviter. If you tell them that Jesus told them that your dear father is the devil, they will not invite you. Wenn du ihnen genauso wie Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, euer Vater ist der Satan, wird man dich nicht einladen. Et si tu leur dis comme Jésus-Christ a dit, ton père est le diable, ils vont pas t'inviter. If you let them know that Christ is the only way, there is no other way. They will never invite you. Jesus said, if they persecute me, they will persecute you. If they love me, they will love you. If they hate me, they will hate you. Wenn du sie wissen lässt, dass Christus der einzige Weg ist und dass es jeder andere Weg in die Hölle führt, dann wird man dich nicht einladen, weil Christus auch selbst sagt, sie werden nicht den Meister verweigern und seine Schüler akzeptieren. Das funktioniert nicht. Parce que Jésus-Christ a dit, si ils m'ont poursuivi, ils vont vous poursuivre. Ils vont vous poursuivre aussi. Ils vont vous poursuivre aussi. Et c'est ça pourquoi c'est impossible que tu sois un avec eux. Praise the Lord. Hallelujah. We don't direct people's life, but we expect you to listen to the message and obey Christ. Wir kontrollieren nicht das Leben der Menschen, wir erwarten von dir, dass du der Botschaft zuhörst und zulässt, dass der Heilige Geist dein Leben kontrolliert. Et nous, on ne contrôle pas la vie des gens, puis on ne dirige pas la vie des gens, mais on espère que tu attends le message et puis tu obéis aussi au Saint-Esprit. If you do not listen to the voice of the Lord, the message, and listen and learn to obey, you will force us to control your life. Aber wenn du der Botschaft nicht zuhörst, wenn du dich nicht vom Heiligen Geist kontrollieren lässt, zwingst du uns, dass wir dein Leben kontrollieren durch das, was der Heilige Geist durch uns zu dir sagt. Exactly. Et si tu ne permets pas que tu obéis au Saint-Esprit à travers le message, puis que le Saint-Esprit guide tes décisions, là tu nous forces à contrôler ta vie à travers de ce qu'on dit. You know, all this we are saying is love. Alles, was wir sagen, ist Liebe. Et tout ce qu'on dit, c'est l'amour. All this correction, all this message, are love for you. All diese Botschaft, all dieses, diese Belehrung, ne, ist wegen Liebe. Et tout le message, et tout la correction, c'est seulement l'amour. On le fait parce qu'on t'aime. If we do not love you, we will not tell you the truth. Wenn wir dich nicht lieben würden, dann würden wir dir die Wahrheit nicht sagen. Et si on t'aime pas, on va pas te dire la vérité. We know that what we are saying to you is painful. Wir wissen, dass das, was wir zu dir sagen, schmerzhaft ist für das Fleisch. Et on sait ce qu'on te dit, ça fait mal à la chair. But we want you to make heaven. Wir wollen, dass du es in den Himmel schaffst. Mais on veut que tu oui entre au royaume des cieux. We even know that you can even hate us. For all this. Wir wissen, dass du uns sogar dafür hassen könntest, aber uns ist das egal. Et on sait que tu peux nous détester à cause de ce qu'on t'a dit, mais ça nous intéresse pas. Like Paul said, I might become your enemy because I tell you the truth. Genau wie Paulus gesagt hat, werde ich jetzt zu deinem Feind, weil ich dir die Wahrheit gesagt habe. Et comme Paul a dit, je suis maintenant ton ennemi parce que je t'ai dit la vérité. You know, if two friends come out from a room and they are smiling together, you know they are full of deceit. They are deceiving themselves. But if they come out, they are fighting. You know they have told each other the truth. Wenn zwei Freunde aus einem Raum kommen und lachen und kichern und sich gut miteinander verstehen, dann weißt du, dass diese Menschen sich die ganze Zeit was vorgemacht haben und sich deswegen nicht auf die Füße getreten haben. Aber du siehst, dass sie dann still und eher gespalten aus diesem Raum kommen, siehst du, dass diese Menschen sich die Wahrheit gesagt haben und sich nicht was vorgemacht haben und sich deswegen auf die Füße getreten sind. Si tu vois que deux amis sont en train de rire et ils sont dans la joie, là tu sais qu'ils sont en train de prétendre vers l'un et l'autre, mais si tu vois qu'ils sont fâchés contre l'un et l'autre et puis ils ne parlent plus avec l'un et l'autre, c'est là où ils se sont dit la vérité. Praise the Lord. In verse 19, it said, if you were of the world would love its own. In 19 steht, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Dans verset 19, on a écrit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. If you speak like them, if you speak what they want, if you tell them what they want, if you preach what they want, they will love you. Wenn du das sagst, was du willst, was sie wollen, that is the difference. Also dich verhaltest, wie sie wollen, dann werden sie dich lieben. Aber wenn du Christus predigst und Christus dich nach Christus verhältst, wird man dich suchen. Im Sinne von oder jagen oder hassen. Ja. Et si par exemple tu parles comme le monde, tu te comportes comme le monde, là le monde va aussi t'aimer. Mais quand si tu agis comme Jésus-Christ, tu parles comme Jésus-Christ, c'est là où on va te détester. If you say the Lord tell you, you have prayed about it, the Lord said to you that you go to Egypt. The same Lord, the same that your Lord has said you should go there said it to you that you should hide it from God's children. You can see that that Lord is not the true Lord. Aber wenn du beispielsweise in dieser Situation sagst, dass der Heilige Geist dir Frieden gegeben hat, um dorthin zu gehen und der dich bestätigt hat, dorthin zu gehen, aber es ist auch der gleiche Heilige Geist, der dir Frieden dabei gegeben hat, es vor den Kindern Gottes in der Gemeinde offiziell zu verbergen. Wenn das der Fall ist, dann musst du diesen Heiligen Geist hinterfragen, weil kann das nicht der wahrhaftige Heilige Geist sein, den du da gehört hast. Si le Saint-Esprit t'a dit de voyager en Égypte avec tes amis, et c'est aussi le même Saint-Esprit qui t'a dit de cacher cette décision des enfants de Dieu, là tu dois te demander si c'est vraiment le Saint-Esprit, parce que ça ne marche pas, c'est pas le système de Dieu. We know how the Holy Spirit speaks. We know his voice. Wie der Heilige Geist spricht. My voice. They know my voice. Mm. That's what Jesus said. We know his voice. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir kennen seine Stimme. Et puis nous, on sait comment entendre la... Et puis nous, on sait comment entendre la voix du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. And that's why nobody can not just come to us and say, the Holy Spirit said. Because I know the voice of my Father. I know the voice of the Holy Ghost. Amen. Deswegen kann nicht irgendjemand hier reinkommen und einfach anfangen zu sagen, der Heilige Geist hat gesagt das. Das kann nicht funktionieren, denn ich kenne die Stimme meines Vaters. Et c'est ça pourquoi personne peut seulement dire bon le Saint-Esprit m'a dit non parce que nous on sait on connaît la voix du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Ghost said, don't be equally yoked with unbelievers. Der Heilige Geist sagt, sei nicht gleichgesinnt mit Ungläubigen. Et le Saint-Esprit a dit ne sois pas un avec les incroyants. The same Holy Spirit you are claiming. That he said you should travel with them, with your safe. Aber der gleiche Heilige Geist, von dem man sagt, dass said, man von ihm yoke, die Bewilligung bekommen hat, mit Ungläubigen in Urlaub zu fahren, aber er sagt ganz klar, sei nicht gleichgesinnt mit Ungläubigen. Et le même Saint-Esprit qui t'a aussi dit de voyager avec les incroyants. Ça, c'est pas la voix du Saint-Esprit. We are not against anybody. Wir sind nicht gegen irgendjemanden. Nous sommes pas contre quelqu'un. We are for the truth. Wir sind für die Wahrheit. Nous sommes pour la vérité. We are for Christ. Wir sind für Christus. Nous sommes pour le Christ. And we don't want anyone to regret at the end. Wir wollen nicht, say, why did you not correct irgendjemand me? Auf diesem Weg irgendwas bereut und sagt, weshalb habt ihr mich nicht belehrt? On ne veut pas que quelqu'un dit à la fin pourquoi que quelqu'un... On ne veut pas que quelqu'un regrette quelque chose et puis dit pourquoi vous m'avez pas corrigé. We are not making, you know, something out of small thing, just a little thing. They are making it out. It's getting bigger and bigger. There's nothing like that. Because we know Satan. Wir machen nicht aus einer Mücke einen Elefanten, aber wir kennen den Satan und wie er wirkt. Et puis on ne cherche pas des problèmes, puis on n'utilise pas, on ne cherche pas des petites choses pour le faire grand. Non, mais on connaît le diable. He walked, you know, he was once with God when he was Lucifer. He knows how God works. That is a process from one stage to another, little by little. Er war der Satan war einst der Engel Lucifer, der im Himmel war, und er weiß, wie der Herr arbeitet, dass es prozessweise ist. Und deswegen hat er sich auch angeeignet, prozessweise Leute zu zerstören. Et on doit savoir que le diable a été Lucifer. Il a aussi été au royaume de Dieu avec Dieu lui-même. Et puis il sait que Dieu travaille peu à peu. Et c'est ça pourquoi il a copié aussi le système de Dieu. Et puis c'est ça pourquoi il travaille aussi maintenant peu à peu pour attraper les enfants de Dieu. We have to be very fast to go after Satan, even when a little thing. So wir müssen sehr schnell darin sein, den Satan zu verweigern, auch wenn es eine kleine Sache ist, wie eine Fliege, die im Raum ist, die man direkt totschlägt, obwohl es nur eine Fliege ist und kein Löwe. Exactly. C'est ça pourquoi on doit aussi être vite d'attraper le diable, même dans les petites choses. On doit pas attendre jusqu'à ce que les grandes choses tombent, mais on doit toujours agir directement quand on voit quelque chose. A tree, you know, if a tree is coming, growing gradually, when it is bent, you can straighten it as little as it is. But when it's now a tree, you can never straighten it. Mm-hmm. That is why children, people leave children, they are so destroyed, they are so kaput. And now when they are now big, they are so rooted in evil, then they want to correct them. Mm-hmm. They want to straighten them, they will deal with you. Und deswegen muss man von Anfang an einen Baum gerade biegen. Nicht, wenn er schon ausgewachsen ist, sondern von Anfang an. Weil sonst, wenn du ihn gerade biegst, wird er dich verbiegen, weil dieser Baum riesig ist und dich zerstören wird. Und deswegen auch bei der Kindererziehung ist es so wichtig, dass man Kinder einfach nach dem Herrn erzieht von Anfang an und nicht sagt, ja, irgendwann, wenn er dann volljährig ist, dann erzähle ich dir mal was von Jesus. Aber dann wird er dir mal was von der Welt erzählen, von seiner Lehre, dann ist es zu spät. Et c'est ça pourquoi aussi, si un arbre est encore petit, puis ça pousse peu à peu, c'est là où tu peux encore corriger cet arbre. Mais quand maintenant c'est grand, c'est impossible de corriger cet arbre. C'est la même chose avec des enfants. Tu dois les éduquer puis les corriger dès le bas âge. Mais le problème est les gens ne sont pas durs avec leurs enfants, puis à la fin, ils veulent toujours corriger leurs enfants, puis c'est trop tard, ils veulent toujours dire soit en Christ, mais c'est déjà trop tard parce qu'ils ont maintenant, ils ont déjà appris les principes de ce monde. Oui. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19 said, if you preach the truth, they will hate you. 19 steht ganz klar, wenn du die Wahrheit prägst, wird man dich hassen. Dans verset 19, on a écrit, si tu prêches la vérité, on va te détester. If you are of the world will love its own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Praise the Lord. Amen.